Tja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein ganz tolles Wochenende. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann könnte man vielleicht irgendetwas drehen heute Abend, dass das funktioniert. Ihr müsst dafür nur diese Nummer wählen. 0180 5678 111, und ihr könnt auch aus dem Ausland anrufen. Das verursacht keine Mehrkosten, da ihr ohnehin umsonst mit mir telefonieren könnt, dann hier in der Sendung später. 0180 5678 111. Freies, offenes Talkradio heute Nacht am Montag. In der Nacht von Montag auf Dienstag. Thomas ist der Erste. Hi, 22 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich habe folgendes Problem. Und zwar bin ich seit 3 Monaten mit der Polizeischule fertig. Mhm. Und gleich nach diesen 3 Monaten hatte ich einen Einsatz und der war ziemlich heftig. Ich bin im Moment im Drogendezernat. Man läuft da so die verschiedenen Stationen bei der Polizeischule, wenn man da fertig ist danach. Und bei diesem Einsatz, ja, war jemand bewaffnet. Mhm. Und kannst du den Einsatz mal beschreiben, was genau dort passiert ist, weswegen ihr oder du auch gerufen wurdest? Ja, also ich bin mit meinen Kollegen rausgefahren. Mhm. Es wurde gesagt, dass irgendwie mit Drogen gehandelt werden sollte, angeblich. Mhm. Dem war aber nicht so, wie sich im Nachhinein herausstellte. Mhm. Also ihr seid ganz normal mit einem Streifenwagen rausgefahren? Mit einem Zivilwagen, ja. Mit einem Zivilwagen, ja. Mhm. Und das war so ein großes Gelände. Und dann habe ich halt nur gesehen, wie jemand in seine Jacke reingegriffen hat. Mhm. Ich dachte, der hätte eine Waffe. Mhm. Und in dem Moment, ja, ich nenne es jetzt mal Notwehr, mhm, habe ich halt auf diesen Mann geschossen. Mhm. Ist nichts Schlimmes bei passiert, was in Anführungszeichen nichts Schlimmes. Wohin hast du geschossen? Auf den Arm. Ja. Es war halt nur eine Fleischwunde, in dem Sinne auch eigentlich gar nicht so schlimm. Ja. Bloß letztendlich merke ich jetzt so, dass ich irgendwo eine Grenze überschritten habe, die ich eigentlich gar nicht überschreiten wollte. Mhm. Und irgendwie komme ich mit dieser Sache auch nicht so ganz gut klar. Aber genau für solche Situationen werdet ihr doch in der Polizeischule, so denke ich mir das als Außenstehender, ja, doch trainiert, oder? Ja, das ist richtig. Also man lernt ja alles mögliche, Eskalationstraining, wie man mit solchen Situationen umgeht. Bloß die Theorie und die Praxis, das sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Hat man sich denn von Seiten der Polizei, von deinen Vorgesetzten, jetzt danach auch um dich gekümmert? Gibt es so etwas wie eine psychologische Betreuung von jungen Polizisten? Ja, es gibt eine Anlaufstelle, also Polizeipsychologen gibt es natürlich. Aber irgendwie, ja, was heißt nicht getraut, aber irgendwie bin ich noch nicht hingegangen. Ach so. Nach dem Motto, die Kollegen könnten es ja sehen und ja, Weichei und sowas. Was genau, Thomas, mach mir das mal ein bisschen deutlicher. Was genau bringt dich da jetzt in einen Zwiespalt? Habe ich das so richtig verstanden? Vielleicht die Möglichkeit, irgendwann sogar jemanden zu erschießen in Not? Ja, genau, das ist es. Aber also denkt man da nicht drüber vorher nach, wenn man zur Polizei geht, dass man in solche Situationen gerät? Ja, natürlich habe ich drüber nachgedacht, aber nicht, dass es also so fix gehen würde, mhm, gleich nach der Ausbildung. Und letztendlich bin ich ja auch irgendwo noch, ich sag mal, grün hinter den Ohren, ne? Mhm. Also so 3 Monate gerade fertig, mhm, und ja, da ist man natürlich noch nicht so erfahren und weiß auch nicht, vielleicht nicht ganz so gut damit umzugehen. Bist du nur ein guter Schütze oder hast du einfach Glück gehabt, dass du ihn am Arm getroffen hast? Ein paar Zentimeter weiter die Waffe? Ja, ich sag mal, ich bin schon ein guter Schütze, aber letztendlich allein die Tatsache, dass ich ihn verletzt habe, das macht mir schon also ziemlich zu schaffen. Mhm. Also ich träume, das ist jetzt so 2-3 Wochen her, 2,5 jetzt. Hast du irgendwas weiter verfolgt, wie es dem Mann geht, oder seid ihr dann vollkommen abgeschottet von den Menschen? Nee, also ich habe ihn schon im Krankenhaus besucht und mhm, wir haben uns letztendlich auch ganz nett unterhalten. Ne? Mhm. Aber ich finde allerdings, wenn die Möglichkeit angeboten wird, finde ich das nicht, dass das ein Zeichen eines Weicheis ist, wenn du da die professionelle Hilfe eurer Psychologen auch suchst. Ja, ist vielleicht richtig. Ich finde das in Ordnung. Mhm. Das ist ja auch im Sinne der Polizei, dass die eben Mitarbeiter haben, die nicht irgendwelche Konflikte mit sich herumtragen. Denn wenn du jetzt nochmal demnächst in eine solche Situation gerätst, bist du ja nicht richtig klar, ne, weil du das alles im Kopf hast. Ja, das denke ich mal, ja. Wie gravierend sind denn diese Gedanken? So gravierend, dass du eventuell überlegst, deinen Job zu wechseln? Ja, das hatte ich auch schon überlegt. Ja, also jetzt im Ernst, also ich hatte schon drüber nachgedacht. Zwischendurch denke ich mal wieder, ja gut, das kann jedem passieren, die Kollegen sagen es auch, mhm, ist jedem mal passiert, kann jedem mal passieren. Mhm. Aber letztendlich merke ich auch, dass ich mir auch andere Dinge sehr zu Herzen nehme. Auch relativ, in Anführungszeichen, harmlose Sachen, wenn Ehemänner ihre Frauen verprügeln, wenn man dahin muss. Und dann denke ich auch, also ich zumindest, dann doch schon mal nächtelang drüber nach, mhm, warum das denn so sein muss und was man dagegen tun könnte und ich meine, vielleicht. Dich fickt ja der Himmel. Wir wollen ja Polizisten, die eben auch so sensibel sind. Vielleicht bin ich noch der pure Idealist im Moment. Aber wir brauchen natürlich auch Polizisten, die unter Umständen hart zupacken, ne, und durchgreifen. Ja. Das ist natürlich klar, aber wenn du beides vielleicht irgendwie irgendwann mal miteinander vereinbaren könntest, wärst du mein Idealpolizist letztendlich. Ja, im Moment sieht es ein bisschen schwierig aus, diesbezüglich. Ne? Thomas, wie haben denn deine Vorgesetzten darauf reagiert, dass du da ein bisschen voreilig gehandelt hast und den angeschossen hast, den Mann? Ja gut, das, ich hatte erst ein Disziplinarverfahren, wurde mir angedroht. Mhm. Also das nennt sich Putativnotwehr, also das ist über die Notwehr hinausgehend praktisch. Mhm. Aber das hat sie dann zerschlagen, weil auf die Entfernung war es halt nicht zu erkennen, was der jetzt aus seiner Jacke rausholen wollte. Mhm. Und in der Situation war es eigentlich recht eindeutig, dass eine Waffe sein müsste. Also hat sich das jetzt, hat sich das zerschlagen und aufgelöst? Ja, also menschliche Probleme kriege ich dadurch nicht. Ja. Also das ist Gott, also Thomas, ich kann natürlich nicht in dein Gewissen gucken. Und das ist eine Sache, die du für dich völlig alleine bereinigen musst. Ja. Letztendlich möchte ich dich schon ermutigen. Ich finde, dass die Polizei und die Polizisten einen verdammt wichtigen Job erfüllen. Ich finde nur, dass die Polizisten viel zu wenig Geld verdienen. Aber da sitze ich nicht an dem Hebel, um das zu entscheiden. Nee, leider nicht. Ich finde, das ist eine ausgesprochen verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich finde es immer sehr beruhigend, wenn ich durch Köln fahre oder gehe nachts oder am Tage auch und da sind ein paar Grüne um die Ecke. Ja. Insofern finde ich, dass du einen Beruf gewählt hast, dass der ein sehr, sehr wichtiger und guter Beruf auch ist. Ja, das dachte ich vor der Ausbildung auch, na klar. Ja. Geh zu eurem Psychologen, das muss möglich sein. Und wenn dich da einer als Weichei bezeichnet, dann ist der selbst ein Weichei. Okay. Thomas, alles Gute. Ja, danke dir auch. Tschüss. Okay, tschüss. Herzlich willkommen, Marlies, 53. Ja, hallo, Domian. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Nein, ich hatte einen anderen Namen für dich parat. Du hast einen anderen Namen für mich parat? Ja, Judo. Abkürzung von Jürgen Domian. Ja, das ist natürlich ein pfiffiger Gedanke. Das ist doch nicht schlecht, aber was anderes, nicht? Aber wir bleiben dann bei Domian. Ja, ist in Ordnung. Ja. Unter dem Namen kennt man dich ja auch. Marlies. Ich habe dich neulich in Köln auf der Straße gesehen. Das kommt manchmal vor, ja. Ich aus Bremen. Aus Bremen? Ja, schön und gut. Also, ich möchte mal über diesen entsetzlichen Mord an diesem kleinen Mädchen. Ja. Das hat mich ja unwahrscheinlich erschüttert, nicht nur mich, auch alle anderen Leute. Mhm. Und noch mehr erschüttert ist mich, dass das ein 16-Jähriger war. Unglaublich schlimm, ja. Ja, und dass wir das in der Familie auch erlebt. Das war allerdings 1975, schon am 28. November. Das habt ihr in der Familie erlebt? Ja, von meiner Cousine, unsere 6-jährige Maren, die ist morgens zum Vorschulkindergarten gegangen. Mhm. Und die Mütter wollten sich ablösen, meine Cousine und die andere Mutter und dann noch eine Mutter. Und wie die kleinen Mädchen denn ja so eitel sind, ach nein, wir sind schon groß, wir gehen da alleine hin. Mhm. Naja, und nächsten Tag sollte das dann stattfinden, dass die sich ablösen wollten, mhm, die Mütter. Und da ist ein 17-jähriger Kochlehrling hinter ihr hergelaufen, hinter den beiden Mädchen, hinter unserer Maren und ihrer Freundin. Maren, die ist im Juni 6 geworden und im November hat er sie ermordet. Dann hat er sie auf den Arm genommen und zugehalten. Ja, so ein kleines Mädchen kann sich wohl kaum wehren, nicht? Mit dem Kopf gegen den Baum geschlagen und dann sexuell missbraucht und ertroffelt. Und dann hat er sie wie so ein Stück, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, im Busch geworfen. Hm. Nackig, ne? Ja. Und meine Cousine hat ein paar hundert Meter davon gearbeitet, hat eine Gaststätte gereinigt, hat ein bisschen sauber gemacht, sich noch nebenbei was verdient. Hm. Naja, und dieser 17-jährige Kochlehrling ist denn auch hier in einem sehr guten Haus bei uns am Markt, weil er hat er gelernt, zur Arbeit gegangen und hatte eine sehr schmutzige Hose an. Ja. Und da hat sein Chef, dem ist das aufgefallen, und er hatte das auch schon gehört, dass da ein Mädchen ermordet wurde in Neustadt im Park. Hm. Und hat ihn dann sich erstmal zur Brust genommen, ne, wo er denn die dreckige Hose hätte. Ja, dann kam er in Stocken und Stottern und dann hat er die Polizei angerufen und dann hatten sie ihn. Und er hat gestanden, relativ schnell? Ja, nach ein paar Stunden, ne? Zu was ist er verurteilt worden? Ja, da komme ich jetzt drauf. 10 Jahre Psychiatrie, 5 Jahre hat er abgesessen und dann kam er wieder raus. Hm. Und dann hat er eine andere Identität gekriegt. Hm. Und in der Zwischenzeit ist meine Cousine auch verstorben, die konnte das nicht verwenden. Ja. Also das ist sowas Entsetzliches. Ja. Und jetzt ist er hier verheiratet hier und hat auch ein Kind, ne? Ach, du weißt auch die neue Identität, die kennst du. Leider nicht. Leider nicht. Leider schon hinterher, aber ich glaube, es ist nicht gut für mich. Nee, aber woher weißt du, dass er verheiratet ist und ein Kind hat? Von der Kripo. Die haben dir das erzählt? Nein, das war so, folgendermaßen. Bei uns, bei meinem Mann und mir haben sie mal eingebrochen in der Wohnung. Mhm. Und dieser Kripo-Beamte, der das bearbeitet hat, mhm. der zu uns kam, der hatte damals diesen Fall von unserer kleinen Maren mhm. bearbeitet. Und der hat uns das erzählt. Ja. Und vor allen Dingen, es war ein Wiederholungstäter. Ja. Der hat mit 16 ein vierjähriges Mädchen derart mit Messer eine Stichen traktiert, dass die Kleine 3-4 Jahre im Krankenhaus liegen. Weißt du denn, ob jetzt, nachdem er raus ist, ist er wieder straffällig geworden? Weiß ich leider nicht. Mhm. Das könnte durchaus sein, aber man erfährt das dann gar nicht. Ne? Nee, ich habe auch, als das mit dieser kleinen Christina Nitsch war, da habe ich da angerufen in Hannover bei der Polizei mhm. und habe gesagt, den Namen wusste ich ja, den anderen unter dem anderen mhm. Namen, nicht so mhm. und so und so. Dann können die das natürlich rauskriegen und der. Ja, ja, das können die ja raus. Aber ich habe gesagt, das ist deine Pflicht, das machst du. Marlies, das ist über 20 Jahre her, dass Maren ermordet worden ist. Ja. Wenn du dann solche Fälle, die ja sich nun traurigerweise so sehr häufen in letzter Zeit, wenn du das dann so mitkriegst, was geht denn? Ja, ne? Und das Schlimmste war, ich lag zu der Zeit im Krankenhaus. Und das Allerschlimmste war ja, meine Cousine, ich lag im Krankenhaus und meine Cousine war einen Tag vorher noch bei mir. Mhm. Und meine Tochter Tanja, die war zu dem Zeitpunkt ja 4. Mhm. Und jedenfalls war sie bei mir im Krankenhaus und da hatte ich hatte schon einen Kreislauf und so. Und dann hatte ich da Valium, habe ich nicht genommen, hat der Arzt mir gegeben, was andere alles so geben. Naja, schön und gut, das nebenbei. Und dann kam meine Cousine und sagte, was hast du da denn? Ich sagte, Valium nehme ich nicht, Beruhigungsdinger. Mhm. Sagte, gib mal mit, vielleicht kann ich die ja mal gebrauchen. Und sie hat sie hinterher dann angenommen. Wie hast du denn mal deine Cousine, nachdem so ein schlimmes Verbrechen passiert ist, wie hast du sie versucht zu trösten? Kann man überhaupt einen Menschen trösten? Das Schlimme war auch, meine Mutter holte mich am nächsten Tag aus dem Krankenhaus. Ich erfuhr das dann von meinem Bruder. Mhm. Und ich wollte das nicht in der Zeitung lesen, am Telefon, da bin ich erstmal vom Stuhl geflogen, da wusste ich nichts mehr. Naja, schön und gut. Und dann hat meine Mutter mich abgeholt, meine Eltern sind leider auch verstorben. Und dann sind wir da hingefahren und je näher wir kamen, desto zitteriger wurde ich. Klar, man ist dann ja überfordert. Oder hat selbst Angst und weiß gar nicht, was man machen soll. Also, oh Gott, dass meine Mutter noch Auto fahren konnte, also die hat sich so zusammengerissen. Deine Cousine ist dann letztendlich auch vor Kummer verstorben. Die ist ganz krank geworden. Mhm. Depression und so. Und mein Mann, der fährt ja zur See und dann hat sie mich, und ihr Mann ist Fernfahrer, den haben sie geholt aus Kassel. Naja, und dann, als denn das vorbei war, erstmal auf der Beerdigung, habe ich gedacht, das blitzt und donnert, aber es war alles Reporter. Mhm. Naja, schön, das ist ja nun mal so. Naja, und dann, wie ich meiner Cousine geholfen habe, dann hat sie abends bei mir angerufen und hat gesagt, Marlies, komm, hat geweint. Ich sage, ich komme. Ich sage aber nur, wenn wir uns Marens Kleid nicht wieder angucken. Sie hat noch ein Kleidchen übrig. Naja, ich kam dahin, sagte, komm, wir gehen mal eben in die Kammer, in den Schleiderschrank. Mhm. Dann ist er ganz klar, hat sie geholt. Und haben wir beiden da gesessen und geheult. Natürlich, ja. Und darum, wenn ich sowas immer wieder höre. Ich meine mal, unsere Politiker sind wirklich mal gefordert. Und ich meine auch die Therapeuten. Also ich bin dann nun vielleicht, urteile ich da anders drüber, weil das in der Familie passiert ist. Ist klar, dass man natürlich viel mehr emotional engagierter. Genau. Die Therapeuten müssen mit, wenn die wieder... Ich glaube mal, dass mittlerweile da auch ein Umdenken eingesetzt hat. Dieser traurige aktuelle Fall hat dich jetzt auch nochmal an euer Schicksal erinnert. Und das war auch der Grund deines Anrufes bei mir. Und die Eltern. Ich möchte heute keine Kleinkinder mehr haben. Mhm. Die Eltern, die können doch ihre Kinder gar nicht mehr ruhig spielen lassen. Marlies, wir hoffen alle, dass so bald oder am liebsten überhaupt nie wieder so etwas passiert. Ja, die kriegen zu wenig Strafe, es tut mir leid. Ich wünsche dir alles Gute und schöne Grüße nach Bremen. Danke. Tschüss, Marlies. Schöne Grüße nach Köln. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Stefan ist 22 und jetzt bei uns. Hallo? Ja, Stefan. Hi. Hallo, Stefan aus Opladen. Aus wo? Opladen. Aus Opladen. Ja, ich bin froh, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ja, was ist los, Stefan? Ja, bei mir ist los, dass ich, also ehrlich, mein ehrliches Problem ist, und ich hoffe, dass du mich umstimmen kannst, ist, dass ich komme einfach nicht klar, dass es so viele Homosexuelle gibt. Stefan, entschuldige, jetzt muss ich... Erstmal eine Bitte. Sprich mal ein bisschen deutlicher, man kann dich nicht so ganz gut verstehen. Ich wiederhole mal, dein Problem ist, dass es zu viele Homosexuelle gibt. Ja, das heißt, ich komme nicht so... Klar, ich kann das nicht verstehen. Gibt es sogar Homosexuelle in Opladen? Hier gibt es echt wenig und das wundert mich deshalb, weil ich, wenn ich nach Köln fahre oder nach Düsseldorf, dann sehe ich auf einmal Pärchen, so, also Männer. Und ich sehe das hier nicht. Und ich habe mal, also weißt ehrlich, das tut mir leid, will ich nicht, ehrlich nicht beleidigen. Nein. Ich habe also zwei Männer neben mir rummachen sehen. Ja. Und ehrlich, mir ist schlecht geworden. Stefan, ehrlich. Ich empfehle dir eine Therapie. Was für eine Therapie? Ich empfehle eine Therapie. Komm nach Köln, ja? Geh in schwule Lokale und schwule Diskotheken und setze Nein, dich doch. Und setze dich dieser extrem schlimmen Situation für dich aus. Und ich garantiere dir, nach 3 Monaten bist du völlig tolerant und du magst die Schwulen. Sollen wir so verbleiben? Es gibt doch hübsche Frauen. Ja, wir verbleiben mal so, okay? Es gibt doch so viele hübsche Frauen. Aber auch hübsche Männer. Nein! Doch, tschüss. Der ist ja Jack, der Stefan aus Opladen. Jetzt ist Manuela dran. Manuela ist 32. Ja, hi. Hi, Manuela. Hi. Ja, mein Thema ist, ich habe eigentlich Pech mit den Männern. Ach. Kann das sein? Ja, das kann schon sein. Warum? Ja, kurz zu meiner Geschichte. Ich war 11 Jahre mit meinem Mann zusammen, 9 Jahre davon verheiratet. Mhm. Ja, dann habe ich mich getrennt im September und hatte aber parallel jemanden kennengelernt und diesem Mann bin ich ja verfallen. Und du lachst dazu? Ja, mittlerweile kann ich darüber lachen. Was heißt denn verfallen? Hörigkeit. Und wie macht sich die deutlich? Ja, wenn du an nichts anderes mehr denken kannst, nichts anderes mehr. Du willst diesen Menschen immer bei dir haben. Du denkst von einer Stunde 55 Minuten an ihn. Mhm. Und das ist schon schlimm. Ja, das ist schon sehr schlimm. Dieses hält bis heute an? Das hält bis heute an, ja. Behandelt er dich auch schlecht? Naja, das würde ich mal nicht sagen. Na, das geht ja noch. Nein, wir führen halt keine Beziehung. Ihr führt keine Beziehung? Nein, man sieht sich, man spricht, man hat ja sexuellen Kontakt. Ja. Ach, das habt ihr schon? Ja, das wird aber mal weniger. Wie sieht er denn euren Kontakt? Wie sieht er es und was will er? Na, ich bin das Besondere in seinem Leben, sagt er immer. Ja, und was ist der Alltag seines Lebens? Der Alltag, dass er sehr, sehr in seinem Beruf eingespannt ist, mhm. dass er sehr engagiert ist, dass er ist als Mann ein sehr interessanter Mensch mhm. und daher auch von den Frauen, ja, es ist für Frauen sehr interessant wirkend und er hat auch keine Probleme, andere Kontakte zu knüpfen. Hat er denn andere Sachen auch im Laufen? Ja, ja, klar. Das weißt du auch? Ja, ja, wir reden laufend drüber, was auch sehr weh tut, aber ich halt immer wieder sage, ich akzeptiere das. Und er sagt ganz offen zu dir, hey Manuela, du bist ein nettes Mädel? Nee, das hat er nicht so gesagt. Nicht mal das sagt er? Ja? Nein, er sagt halt, ich bin das Besondere. Das Besondere, na okay, drücken wir so aus. Hm. Und macht dir aber auch deutlich, dass es keine Perspektive mehr gibt. Ja, das stimmt. Und das geht jetzt, wir sagen das jetzt nochmal, wie lange? Seit 8 Monaten. Ja gut, seit wo ich richtig weiß, dass es also keine Perspektive für uns und, hat. Und es wird immer schlimmer? Und du bist fest entschlossen, weiter am Ball zu bleiben? Ja, ich kann ihn einfach nicht aufgeben. Du bist eine Masochistin. Ich weiß. Sagt sie und kreischt dabei. Ich weiß. Ja, ich meine, wie soll das enden? Soll es bis zum bitteren Ende gehen, dass du die Fußmatte seines Lebens wirst? Ja. Ja, echt, so wird's irgendwie. Ich hab das ja schon versucht. Weil, ich weiß, was ich hier sagen will. Ich meine, ich bin der Letzte, der sowas nicht verstehen kann. Dass man sich irgendwo reinbeißt und denkt, es muss doch irgendwie gehen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man die eigene Achtung verliert dabei. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Und irgendwann verliert auch dein Partner die Achtung vor dir. Ja. Wenn der mitkriegst, dass du alles für den machst, dass du Tag und Nacht letztendlich auf der Lauer liegst, auch in Gedanken, bist du sowas von langweilig und nervig irgendwann für den. Die einzige Chance, ihn zu kriegen oder ihn heiß zu machen, ist ein bisschen Distanz. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt. Wenn du das verstehen kannst, dann weißt du auch, wie schwer das ist. Ja, es gibt nichts Schöneres auf der Welt, Manuela, als einen Menschen zu erobern. Und gib deinem Freund oder diesem Mann doch die Chance, dass er ein bisschen auch um dich kämpfen muss. Und leg ihm noch nicht alles zu Füßen. Was ja, meinst du, das ist wie eine Leidenschaft, ne? Die interessantesten, oder wie heißt dieser Schlager, die süßesten Kirschen hängen immer an den höchsten Bäumen, ne? Ich weiß. Also, wenn du das alles so weißt, gibt es nur die Radikalmethode, dass du dich am Riemen reißt und dich zurücknimmst. Du brauchst jetzt gar nicht zu sagen, ich weiß alle Gegenargumente. Ich habe es im eigenen Leib exerziert bis zum geht nicht mehr. Du weißt auch, wie weh das tut. Ja, ich weiß es. Aber ich weiß auch, dass die einzige Lösung darin besteht, zurückzugehen. Und jeder Tag, wo du zurückgehst und wo du schaffst, ist ein Sieg. Ja klar, ich bin ja auch in therapeutischer Behandlung. Deswegen. Na, das ist ja schon mal gut. Ja gut, das ist schon mal gut, aber ich meine, meine Freunde alle verzweifeln und ich habe dann auch schon einen anderen Weg eingeschlagen, dass ich gedacht habe, okay, orientiere dich mal auf jemand anders. Also ich bin auch ansprechend für andere Männer, so ist es nicht. Ja. Aber das Problem ist halt, die interessieren mich alle nicht. Ja, egal. Egal. Du musst auf jeden Fall diese Strategie fahren und das musst du letztendlich für dich ganz alleine schaffen. Da kann dir auch keiner bei helfen. Das kann dir keiner helfen. Du kannst immer kluge Ratschläge kriegen von außen, ne? Aber wenn man das 5 oder 6 oder 7 oder 10 Mal gehört hat von außen, ein bisschen wirkt das schon. Meinst du? Ja, ganz sicher. Und dieses Gespräch, ich hoffe, dass dieses kleine Gespräch jetzt auch ein ganz kleines bisschen dazu beiträgt, dass Manuela nicht wie eine Klette an diesem Mann hängt und sich vollkommen lächerlich macht. Du bist nicht lächerlich. Ich mache mich lächerlich vor allem. Aber du bist keine lächerliche Frau, das höre ich doch. Nee, das bin ich ganz bestimmt nicht. Na also. Was machst du vom Beruf? Ich bin Friseuse. Friseuse. Mhm. Und hast einen Job auch und bist in dem Beruf auch froh? Du, ich stehe mitten im Leben. Ich habe 2 Kinder. Ja. Ich bin unheimlich gut drauf. Mit 32 bin ich absolut noch gut drauf. Und ja. Was hast alles du noch gut drauf? Nur diese eine Macke an mir, die ist einfach nicht wegzukriegen. Also, Manuela, du ziehst die Notbremse. Und du guckst zumindest die Notbremse in der nächsten Zeit immer mal wieder an. Das ist schon auch ein kleiner Erfolg. Ja, okay. Okay, alles Gute. Gleich, danke dir. Okay, tschüss. Ciao. Marion, Mann, 27. Ja, hallo Jürgen. Hi. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben vor ungefähr einem halben Jahr schon mal miteinander telefoniert. Du musst mir was zur Geschichte sagen. Da hat mich allein meinen Freund verlassen, weil er sich in einen anderen Mann verliebt hat. Es war eine Woche vor unserer Hochzeit und war damals im 4. Monat schwanger. Ich erinnere mich aber verdammt gut. Verdammt gut. Kurz vor der Hochzeit, einen Tag vor der Hochzeit, glaube ich, ne? Ja, eine knappe Woche vor. Ja, ganz kurz, ja. Und du warst schwanger, ne? Ich war schwanger. Von diesem besagten Mann. Genau. Und er hat dich wegen eines Mannes verlassen. Ja. Und du hattest damals nichts von ihm gehört, ne? Nee. Er war sang- und klanglos verschwunden. Ja. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Per Brief erfahren. Ja, ich habe dann ein paar Tage später aufgrund dieser Sache einen Nervenzusammenbruch gehabt. Mhm. Mein Kind verloren und habe einen Selbstmordversuch hinter mir. Mhm. Er hat sich in der ganzen Zeit nicht gemeldet, obwohl er alles wusste. Wir haben uns dann mehr oder weniger zufällig getroffen auf einer Geburtstagsfeier von einem gemeinsamen Freund. Ich muss mal fragen, Marion, gab es eigentlich da Kontakt dann zu den Schwiegereltern in Spee? Oder nee. Auch nicht? Nee, also weder von mir noch von ihm, weil er zu seinen Eltern keinen Kontakt mehr hat. Und auch keinen gemeinsamen Freundeskreis, wo du hättest irgendwie was erfahren können? Ja, er hat von seinem Freundeskreis eigentlich auch, oder mit seinem Freundeskreis zu der Zeit auch sehr wenig Kontakt gehabt. Mhm. Okay, erzähl mal weiter. Ja, und Stand der Dinge momentan ist, dass wir seit 2 Monaten wieder zusammen sind. Wie bitte? Was ist das denn für ein tolles Haus bei euch? Ja, das ist... Wie, ihr seid richtig wieder zusammen? So richtig, ein Paar? Ja. Mit allem drum und dran? Wir wohnen wieder zusammen. Ihr schlaft miteinander? Wir schlafen miteinander. Ihr habt Spaß aneinander? Ja. Und was ist mit seinem Freund? Ja, das war ein Abenteuer. Ein schwules Abenteuer? Richtig. Das erste... Ja. Glaubst du ihm das? Dass es das erste war, glaube ich ihm, ja. Und glaubst du, dass die Sache vorbei ist? Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Weißt du, ob es da noch Kontakte irgendwie gibt zwischen ihm und dem Mann? Zu dem Typen hat er jetzt keinen Kontakt mehr, das weiß ich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass es nicht irgendwann mal wieder passiert. Wie konntest du ihm verzeihen, nach dem, was er dir angetan hat? Ich sag mal, verziehen habe ich ihm letztendlich nicht, weil ich werfe ihm schon eine Menge vor. Er hat dich extrem belogen. Er hat mich belogen. Er hat dich sitzen lassen mit seinem, ja. Auch seinem Kind. Ja. Kurz vor der Hochzeit. Ja. Also das ist ja nun, das sind so schlimme Verletzungen, die man einem Menschen zufügen kann. Wie, erkläre mir mal, wieso du dann bereit bist oder bereit warst, jetzt wieder mit ihm zusammen zu sein. Ja, es fehlte was, ne? Ich sag mal, so ein Stück Einsamkeit wahrscheinlich. Nur aus Einsamkeit? Ja, dann nicht hätte nur. Sie, ich meine, wir waren... Es gibt so schnucklige Katzen. Hättest du eine Katze kaufen können? Nee, wir waren eine lange Zeit vorher zusammen und wir haben eine unheimlich schöne Beziehung gehabt. Und liebst da waren, du ihn? Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also es ist jetzt nochmal klar zu sagen, es ist keine WG, was ihr da führt. Das ist, ihr seid ein Paar. Wir sind ein Paar, wir schlafen miteinander und wie wir leben miteinander. So, jetzt erzähl mal, erklärt hat. Wie hat er es gerechtfertigt? Er weicht mir ziemlich aus in der Beziehung. Also ja, er erklärt es als ein Abenteuer, Hörner abstoßen, wie auch immer. Hat er sich entschuldigt? Bitte? Hat er sich entschuldigt? Entschuldigt hat er sich, ja. Wo war er denn verblieben, nachdem er plötzlich weg war? Ja, er war in Köln gewesen zu der Zeit. Mit ne? dem Typ zusammen? Mit dem Typ zusammen, ja. Hatte seine Telefonnummer geändert kurzfristig. Aber ich höre aus all dem... Ja, ich höre aus all dem raus, dass du nun als anderes glücklich bist. Ja, skeptisch bin ich, sag ich mal so. Siehst du für euch eine Perspektive? Ich denke mal schon. Also ich denke, es ist möglich. Es ist noch ein weiter Weg bis dahin. aber ich schließe es nicht aus. Würdest du diesen Mann nochmal heiraten wollen? Momentan nicht. Ja. Wie klug. Ich hätte dir auch den Kopf jetzt gewaschen, wenn du gesagt hättest, ja, wir heiraten in 2 Monaten. Erfahrung macht schlau. Ja. Wie ist es, Stichwort Thema Kind? Ja, ich habe das Kind verloren. Ja, das hast du erzählt, aber würdest du dir vorstellen können, nochmal von ihm schwanger werden zu wollen? Auch momentan nicht, weil das ist so der absolute Knackpunkt momentan bei der Geschichte. Das werfe ich ihm ziemlich vor, weil ich der Meinung bin, dass es seine Schuld ist, dass ich das Kind verloren habe. Das und ich habe mich wahnsinnig auf dieses Kind gefreut. Ja. Wie äußert er sich denn gegenüber dir, was die Beziehung angeht? Bringt er das über die Lippen zu sagen, ich liebe dich? Ja. Das hat er gesagt. Ich glaube es ihm auch. Mhm. Also das glaube ich ihm schon. Ich bin mir auch sicher, dass er mich vor dieser Trennungsphase geliebt hat. Wie definiert er sich denn als einen bisexuellen Mann? Nee, also er bezeichnet sich schon als heterosexuell. Also er sagt, wer es glaubt, wird selig. Ja, er bezeichnet das als Abenteuer, als Ausrutscher. Mhm. Also Marion, ich glaube, deine Skepsis ist sehr angebracht. Sehr angebracht. Nicht, weil der Typ bisexuell ist. Er kann ja bisexuell sein und dich heißen und ihn nicht lieben. Aber nachdem, was da vorgefallen ist, wäre ich sehr skeptisch. Und vor allen Dingen, dass er so richtig sich auch nicht öffnet, ne? Hast du ja gerade gesagt. So richtig erzählt er ja nicht. Ne? Nee. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich das schlechte Gewissen, dass er das nicht kann. Ich würde den auch noch ein bisschen mehr nageln in Richtung, was in seinem Kopf so vorgeht, ob er an die Sexualität mit dem Freund denkt, an Männer denkt, ob das in seinen Fantasien vorkommt und wie stark das alles ist. Das versuche ich immer wieder, aber da komme ich bis jetzt an die noch nicht ran. Sag ihm doch mal, er möge mich mal anrufen. Ich würde mich sehr gerne mit ihm mal unterhalten. Macht er nicht, ja. Also Marion, also wie gesagt, Vorsicht, ne? Ja, auf jeden Fall. Also. Ich kann ja gar nicht nachvollziehen, an deiner Stelle, also bei allem hingezogen sein oder bei den Gefühlen, wäre ich auf keinen Fall mit dem zusammengezogen sofort wieder. Ja, du bist nicht der Erste, der das sagt. Also. Ja, man hätte ja erstmal so versuchen, allmählich sich anzunähern versuchen können. Ja. Aber nun hast du ihn in der Wohnung wieder. Ja. Also keine Heirat, kein Kind. Ne? Wir halten das mal richtig fest. Und schon vorsichtig sein die nächsten Monate. Und sehr skeptisch den Burschen beäugen. Ne? Ja, das bin ich auch auf jeden Fall. Du hast jetzt schon schlimme Zeiten hinter dir. Ja, doch. Kann man so sagen. Ne? Ein halbes Jahr ist es her, sagst du. Ja. Mhm. Du hast jetzt netterweise angerufen. Das finde ich sehr interessant. Und ich bin sicher, dass ganz viele Stammzuschauer und Stammzuhörer sich an die Geschichte erinnern. Halte uns doch mal weiter auf dem Laufenden. Vielleicht in einem halben Jahr nochmal. Nach der Sommerpause, im September, Oktober oder so. Ja, mach ich. Alles Gute. Okay, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt geht es weiter mit Christoph. Und Christoph ist 18. Christoph. Domian? Ja. Ja, grüß dich. Du bist es. Ich muss immer lachen, wenn ich deine verrückten Gäste da höre. Du musst immer lachen? Ja, ja. Das war aber nicht so zum Lachen gerade, oder? Ich finde es trotzdem eher so, was die Leute machen, obwohl sie eigentlich schon Gegenteiliges erfahren haben. Meinetwegen jetzt die Frau mit der Heirat fast und jetzt wieder mit ihr zusammen ist. Also das finde ich immer wieder verrückt. Aber ich glaube, wenn wir uns alle mal in die Nase packen, haben wir alle schon mal sowas gemacht, ne? Geht. Irgendwie so Sachen, wo jeder andere sagt, bist du bescheuert? Und man macht es dann doch. Ja, das ist nicht mein Thema. Sondern? Folgendes. Ich wollte einen Nachtrag bringen zu letzte Woche Donnerstag. Da hattest du von Donnerstag auf Freitag das Thema Gewalt auf der Straße. So ist es ja. Und zwar bin ich da letzte Woche leider nicht durchgekommen. Ich wollte dazu jetzt ergänzen, dass ich Gewalt auf der Straße erfahren habe, auch im eigenen Leibe. Mhm. Und zwar leider von Seiten der Polizei. Mhm. Erzähl mal. Wie sich vielleicht eigentlich schon denken können, das war ein A-Haus. Mhm. Ich war da als Demonstrant, ich muss sagen, als friedlicher Demonstrant und nicht als Autonomer. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich, von denen distanziere ich mich ganz krass und finde das auch ziemlich scheiße, was die machen, die Autonomen. Zur Polizei. Also ich schilder mal eine Situation. Ja, ja. Wir saßen, beziehungsweise wir wollten zu einer angemeldeten Demonstration nach Ahrenhaus. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber es gibt dieses Camp 4, so ein Camp, wo die Demonstranten zelteten. Ja. Und wir sind nach Ahrenhaus eingelaufen. Ging ja überall durch die Presse auch. Ja, ja. Wir sind zu der Demonstration gelaufen. Samstagmorgen war das, meine ich. Und die Polizei lief uns schon nicht durch und irgendwann fanden wir uns alle wieder auf einem Bahnübergang, vor uns Polizei und hinter uns Polizei. Mhm. Wir waren mehrere hundert Demonstranten, wir konnten weder vor noch zurück und haben wir beschlossen, uns einfach hinzusetzen. Mhm. Also vielleicht auch von der Polizei uns direkt auf die Schienen zu lassen, aber naja, jedenfalls wir saßen da und die Polizei rührte sich erstmal nicht und irgendwann fing sie an, uns abzutransportieren. Haben die irgendwas gesagt mit Megafon, euch aufgefordert? Die haben uns aufgefordert, zwar wegzugehen, was aber nicht so gut möglich war, weil sie halt um uns herum standen. Mhm. Dann haben sie euch weggetragen. Ja, das wäre schön. Also so kam es in der Presse rüber, aber es war halt absolut nicht so. Also es gibt mit Sicherheit vereinzelte Fälle, von denen ich auch weiß, wo Demonstranten weggetragen wurden. Was haben sie denn mit dir gemacht? Mit mir haben sie gemacht, also... ja, es fing erstmal anders an. Also es fing an, dass ich saß ziemlich in der Mitte, wir haben uns aneinander festgehalten. Mhm. Und die Polizisten fingen von außen an abzuräumen. Ich habe Leute gesehen, die in die Augen gegriffen wurden, die in die Nase gegriffen wurden, Nervendruckpunkte wurden getroffen, schmerzgezerrte Gesichter. Die Leute konnten nicht mal mehr sagen, ich möchte bitte aufstehen oder so. Und wir halten nochmal fest, die Leute haben sich nicht gewehrt. Die haben sich nicht gewehrt. Das war ganz, ganz friedlich und ganz passiv. Passiver Widerstand. Ja. Erzähl doch mal von dir, was du jetzt, was du am eigenen Leib erfahren hast. Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass ich von hinten irgendwann mal einen Schlag gegen den Kopf bekommen habe. Mhm. Das kann ein Knie, das kann eine Faust, ein Fuß, irgendwas gewesen sein, ich weiß es nicht. Mhm. Und gut, da kann man auch sagen, das kann im Eifer des Gefechts mal passieren. Hast du noch drastischere Dinge erlebt in deinem Umfeld? Warst du mit Freunden da oder warst du alleine? Wir waren mit mehreren Leuten da. Von einer weiß ich, dass die 2 Wochen im Krankenhaus gelegen hat, nach der gleichen Polizeiaktion. Mhm. Mit einem zertrümmerten Knie, was operiert werden musste. Mhm. Gestauchte Wirbelsäule, geprellte Nieren oder gequetscht, weiß nicht, was man da sagt. Ohne, dass es einen Kampf gab? Ohne dass es einen Kampf gab, ja. Also die haben einfach drauf, die haben reingedroschen. Ja, ja, ja. Also es war, was ich nachher herausgestellt habe, es war Berliner Polizei, leider mal wieder. Ja. Ich verstehe es nicht, die scheinen nicht daraus zu lernen, was in Gorleben zum Beispiel passiert ist. Mhm. Wo sie auch. Weißt du, Christoph, ich finde das sehr schlimm, was du da erzählst. Und ich breche ja immer eine Lanze für die Polizei. Ja. Weil im Grunde genommen finde ich das alles in Ordnung, was die machen. Aber sowas finde ich sehr schlimm. Und sowas darf natürlich niemals, eigentlich darf das nicht passieren. Die Polizei, ja. Im Gegenteil. Ich weiß, dass sie wichtig ist. Ich kann auch den ersten Anrufer. Man kann, lass mich das so sagen, man kann vielleicht das so ein bisschen erklären, gerade wenn die aus Berlin kommen. Die sind natürlich da mit einer hardcore-autonomen Szene konfrontiert. Und die armen Jungs werden da zwangsläufig verwickelt in Gewalttätigkeiten eben aufgrund der Aggressivität der Autonomen. Aber das ist alles gar keine Entschuldigung dafür, dass sie dann mit euch, die ihr da friedlich gesessen habt, so brutal umgehen. Gibt's laufen Anzeigen? Es läuft auf jeden Fall was. Also ich weiß, dass die Polizistin, die da meine Bekannte angegriffen hat... Mhm. Eine Frau war das sogar? Das war eine Frau, eine recht junge sogar. Also wo man, die war, weiß nicht, ich habe die war nicht älter als ich bin 18, also... Mhm. Und man hatte so das, ja, da sind auf jeden Fall laufende Sachen. Ich habe mich auch als Zeuge bereit erklärt, aufzutreten, im Falle einer Verhandlung oder sowas. Mhm. Und ich wollte nochmal sagen, irgendwie hatte man das Gefühl, dass die Leute auch bewusst irgendwie ihren Frust abbauen wollen. Also so Sachen, die sie gerade in der Polizeischule gelernt hatten, mal richtig anwenden können. Wie fandst du denn gerade meinen Erstgesprächspartner, den Thomas, der frisch von der Polizeischule eben kam? Ja, ich hatte so das Gefühl, dass der bei der Polizei nicht so richtig aufgehoben ist. Mhm. Denn ich meine, wer da hingeht, der ist sich bewusst, dass er da eher als bei der Bundeswehr oder wo auch immer in die Gelegenheit kommt, Menschen, ich sag mal, angreifen zu müssen oder sich dagegen zu verteidigen müssen. Christoph, eine Frage noch. Du hast aber durchaus Verständnis dafür, dass die Polizei auch hart durchgreift, wenn Aggressivität von oder Brutalität von Seiten von anderen Gruppen, seien es Rechte oder Linke, ausgeht. Ja, also wenn es gerechtfertigt ist und natürlich auch in einem Verhältnis steht. Mhm. Also ich kann nicht gegen friedliche Demonstranten, die selber zu Friedlichkeit aufrufen, kann ich nicht mit Steine schmeißen reagieren. Also es gibt Berichte von Polizisten, die Steine geschmissen haben. Also dann hoffe ich, dass diese Sache vor Gericht kommt und dass die Sache geklärt wird und dass da gerade dieses Mädel, was da im Krankenhaus lag, dann entsprechend auch mit Schmerzesgeld so ein bisschen, das wiegt das nicht auf, aber dass sie ihr Recht zumindest bekommt. Ja. Sobian, ich habe noch kurz eine Bitte. Ja. Ich hatte vor einiger Zeit mal mit der Elke ein Telefonat geführt. Mit unserer Psychologin. Ja, richtig. Ja? Das war nicht in der Sendung. Ich weiß nicht, sitzt sie heute im Background? Heute ist der Peter hier. schade. Ich wollte mich mit der Elke das nochmal besprechen, was sich aus der Sache entwickelt hat. Dann werden wir deine Telefonnummer nochmal notieren und wenn Elke hier ist, dann ruft sie dich an. Ja, ist okay. Das dann nachts oder tagsüber? Das wird dann abends sein, ab 12. Schwierig. Na, wir regeln das mal. Wir rufen dich nochmal an und versuchen da irgendwas rauszukriegen. Ja, okay, alles Gute. Jo. Christoph, ciao. Tschüss. Alles Gute. Danke. Jo. 1.35 Uhr. Jetzt wird's höchste Eisenbahn für die grüne Wasserflasche. Wir machen jetzt Pause. Uhr 36 und 34 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Heute Nacht offen für alle eure Themen. Ihr habt es ja gerade schon gehört, das ist ganz vielfältig gewesen. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0180 5678 111. Auch aus dem Ausland, ohne Mehrkosten. Hier in der Sendung kostet euch das Gespräch mit mir überhaupt gar nichts. 0180 5678 111. Und als Info sage ich euch jetzt schon mal, dass wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht im Fernsehen sind, sondern ausschließlich zu hören sind im Radio bei 1 Live. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sowieso nicht. Nicht im Radio, nicht im Fernsehen wegen des Feiertages. Jetzt begrüße ich ganz herzlich den Philipp. Und Philipp ist 15 Jahre alt. Hallo, Domian, jetzt der Philipp. Ja. Und heute ist mal mein Thema Kampfhunde und ihre Vorurteile. Kampfhunde und die Vorurteile gegen Kampfhunde. Ja. Hast also was jetzt zum Beispiel wieder in den Medien war, was ich scheiße finde, da mit dem Kampfhund und mit dem kleinen Mädchen, auch wo die Mutter zur Hilfe gekommen ist und die wurde dann das von einem Kampfhund gebissen. Und ist gestorben. Ja. Ja. Wieso, hast du selbst einen Kampfhund? Ja, wir haben einen Bull Terrier, ja, der 12 Jahre alt ist. Aha. Und der ist ganz harmlos und brav. Ja, also jeder, der den kennt. Mhm. Der weiß, dass das ein Lieber ist, dass er zwar Kraft hat hier, aber dass die eigentlich nur ein Späßchen machen will. Ja. Ist natürlich immer so leicht gesagt, ne? Es gibt aber dennoch immer diese schlimmen Fälle, von denen man in schöner oder eben nicht schöner, in klarer Regelmäßigkeit in den Zeitungen liest. Wie erklärst du das denn? Ja, also es kommt einmal dann von Anfang an von der Erziehung, ob die also im Dunkeln gehalten werden. Na gut, die Gründe seien mal dahingestellt, aber es passiert ja nun mal halt, ne? Ja, also kommt auch, ich kann auch, sag ich mal, aus dem Deckel einen Killer, also ich nicht, also einen Killerdeckel machen, da der dann also auch... Ich verstehe, du willst darauf hinaus, gemacht werden, dass der Hund an sich, dieser Hund, diese Sorte oder diese Rasse von Hund okay ist, dass sie aber von Menschen so gezüchtet werden. Eben, also die sind nicht dann von, dass sie dann, sag ich mal, von Kind an dann schon vorgeboren haben, dass die... Aber die Menschen beißen müssen. Nun sind die aber mal in der Welt, leider Gottes, diese Art von Tieren. Wie sollte man mit denen umgehen? Ja, also zum Beispiel unser Nachbar, der hat einen Jack Russell, ne? Mhm. Weiß ich zwar nicht, was das jetzt ist, aber... Ja, so etwas kleiner, so. Auch so ein kräftiger. Ein kleiner Rattiger, so. Ja. Bisschen größer als ein Dackel. Ja. Und der Nachbarsohn, der ist ungefähr 6. Mhm. Und da merke ich schon, also... der hat ihn heute auch gebissen, ne? Mhm. Also den Nachbarsohn, der Jack Russell, den Nachbarsohn. Mhm. Ich habe schon verstanden, nicht umgekehrt. Also, ja, ja. Das ist schon klar. Und aus dem Vorwand, weil der Kleine den da ständig ärgert, also Hinterbeine wegzieht und so. Mhm. Und das behalten natürlich die Hunde im Kopf. Mhm. Was hältst du denn vom Hundeführerschein? Was soll ich davon halten? Ja, also dass nur bestimmte Leute solche Art von Tieren halten dürfen. Ja. Also, wäre vielleicht, dass man da vielleicht sozusagen so ähnlich wie ein Führerschein oder so. Genau sowas. Wäre vielleicht eine Lösung. Und was hältst du von generellem Maulkorb? Erlass? Ja, das finde ich scheiße. Also. Aha. Da müsste jeder Hund einen Maulkorb tragen. Ja, die Frage... Weil ein Schäferhund, der kann auch ein Kind. Du hast recht. Die Frage ist natürlich, was ist ein Kampfhund, ne? Ein Schäferhund kann auch extrem böse werden, ne? Ein Rottweiler auch, aber Rottweiler gelten, glaube ich, auch schon als Kampfhund. Aber siehst du, da fängt schon an, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Also, deine Erfahrungen, eure Erfahrungen bei euch in der Familie mit eurem Kampfhund, in Anführungszeichen, sind gut. Da wirst du wahrscheinlich aus dem Herzen von vielen reden. Trotzdem bleiben diese üblen und traurigen Nachrichten. Das ist immer wieder passiert. Und irgendeine Lösung muss da gefunden werden. Gesetzlich, wie auch immer, finde ich. Ja, und vielleicht mal, wenn ein Schäferhund ein Kind beißen würde. Ja, wenn das würde nicht so in der Presse ausgeschlachtet werden, als wäre es ein Kampfhund. Kann sein, aber vielleicht kommt es auch nicht so oft vor, ganz einfach. Hm. Philipp, das war deine Meinung zum Thema Kampfhunde. Ach, und noch eins zu deinem Studioaufbau. Na, aber jetzt kommt eine Kritik, oder? Eben. Eben. Siehst du so auf, auf diese Figuren da? Total, ich stehe auf Hirsche. Aber wie? Du findest sie blöd, ne? Du findest sie doof, oder was? Ja, ein bisschen kitschig. Ja, soll ja auch ein bisschen kitschig sein. Guck einfach mich an und guck nicht den Hirsch an. Kommt glaube ich, eh dann besser, oder? Ja. Philipp, okay. Alles Gute. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Baba, 35. Ja. Ein Mann ist das? Oder eine Frau? Ja, nee, ist ein Mann. Ein Mann. 35 Jahre alt. Ja, der Name Baba sagt mir noch nicht so viel. Ja, Baba ist B-A-B-A, ist wie Vater übersetzt. Ja, dein Thema, Vater, Baba. Ja. Mein Thema ist eigentlich, Domian, die Entwicklung der Generation hier, die türkischen Staatsbürger, die in den 70er Jahren hier rübergekommen sind, und die neue Generation, die sich natürlich hier groß geworden sind und angepasst haben, dass sie immer wieder Probleme mit sich mitbringen, dass die Älteren gar kein Verständnis zeigen. Welche Älteren jetzt? Die Älteren? Die Eltern überhaupt, vom Allgemeinen, auch von mir. Ja. Ich rede mal jetzt allgemein. Also du bist geboren in Deutschland? Ich bin, also ganz kleiner Junge bin ich hier nach Deutschland rübergekommen. Aus der Türkei. Das so, 1970. Türkei, ne? Aus der Türkei, ja. Und bin hier natürlich ganz groß geworden, auf die Mentalität, alles hier angepasst, war kaum in der Türkei. Und welche? Dann, ja, erzähl mal, ja. Dann wurde ich natürlich 1984 in die Türkei hingeschleppt, musste ich dann irgendwie mit einem Mädchen dann heiraten und die nach hier rüberholen. Das war so alles krass. Ich war in der Schule. Mensch, wie oft ich diese Geschichten jetzt hier höre. Ach, das ist wirklich unglaublich. Das glaubt man gar nicht. Ich habe früher gedacht, das ist eine extreme Ausnahmeerscheinung, aber das scheint ja bei Bayern die Regel zu sein. Ja, das ist wirklich krass, wie die Leute sich also mit den Gedanken der 70er Zeit immer noch leben können. Und obwohl die Jugendlichen, die sie hier nicht verstehen können. So, du bist auch zwangsverheiratet. Ich bin auch zwangsverheiratet worden. Wie ging das denn weiter? Dann hast du eine Frau? Ja. Ganz junges Mädchen? Ja, muss ich mit dem Problem klarkommen. Nach 11 Jahren, kurz gefasst, nach 11 Jahren kamen wir dann wieder auseinander. Und dann haben sich natürlich die Eltern wieder stur angeguckt und haben gesagt... Wie alt warst du, als du zwangsverheiratet wurdest? Ich war noch, ich sag mal so, in der Berufsfachschule kam ich. 15? 16? Ja, so um die Großfachschule, 17, 18, um den Dreh. Ne? Und naja, auf jeden Fall lagen da so viele komische Geschichten noch bei den Eltern, die aufgrund, was mich betraf. Und alles schön und gut. Ich hatte dann während der Ehejahre eine Deutschen kennengelernt und habe dann hier dann geheiratet, mich scheiden lassen. Waren die Eltern natürlich vor 2 Jahren richtig wütend und sauer und haben natürlich mit irgendwelchen extremen Vorstellungen dann an mich rübergekommen. Welche Vorstellungen waren das? Ja, das halt eben, dass die mich in der Türkei nicht mehr sehen wollten, dass die Onkels mich irgendwie zusammenschlagen würden und so. Dass ich. Also die Eltern leben jetzt wieder in der Türkei? Die Eltern sind, weil ich hier vor 2 Jahren geheiratet habe, diese neue meine Liebe, neu geheiratet, nochmal wieder geheiratet habe, haben die Eltern aus Scham aus der Gegend, da wo ich jetzt auch lebe, in Detmold, und sind dann weggegangen, ne? In die Türkei zurück? In die Türkei wieder zurück. Aus Scham, weil du eine andere Frau geheiratet hast? Ganz genau. Boah, das ist ja heftig. Weil ich mit der Türkin also nicht mehr weitergelebt habe. Ich habe auch noch ein Kind von der Frau. Und die habe ich jetzt bei mir in eine neue Familie mit einbezogen. Auch wie ist denn dann jetzt dein Verhältnis, wenn du in Urlaub fährst in die Türkei, zu deinen Eltern oder Verwandten? Ich fahre also grundsätzlich nicht mehr zu den Verwandten. Ich fahre nach Antalya oder nach Side in diesem Bereich, wo ich komme aus dem anatolischen Bereich. Ich war einmal 3 Tage da und da hat sich die Gewaltreaktion der Onkels und so weiter alle so negativ gezeigt. Was heißt das? Haben die dich zusammengeschlagen oder was? Nee, nicht zusammengeschlagen, aber so Wörter gegeben. Ne? Wie kannst du nur und schämst du dich nicht? Beschimpft. Und geschimpft und irgendwelche Fluchwörter gesagt dann auf mich. Ne? Heißt das auch, dass du gar keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern hast? Nee, habe ich nicht mehr. Also wenn Sie nach Deutschland zu meinen Geschwistern kommen, die leben ja auch, die sind auch alle aus der Gegend alle weggegangen. Mhm. Ne? Das ist doch ungeheuer traurig. Ich kenne türkische Familien, wo der Zusammenhalt zwischen den Kindern und den Eltern extrem eng ist. Und da hatte ich immer so den Eindruck, dass die selbst auch über Traditionen letztendlich, dass die Liebe, auch wenn die Traditionen gebrochen werden, dass die Liebe Bestand hat. Das ist dann bei euch offensichtlich nicht der Fall. Es ist bei uns nicht der Fall passiert. Und zwar, weil ich ja eine Türkin geheiratet habe, die sie wollten. Mhm. Und mich letztendlich dann scheiden lassen haben, verstehe, weil ja. ich die richtige Liebe gefunden habe, die für mich entsprechend war. Also kannst du die junge Generation von deutsch-türkischen Menschen, sage ich mal, ne? Wir mischen das mal, wir sagen mal so jetzt, die beide Mentalitäten erfahren haben. Kannst du sehr gut verstehen, die Probleme? Ja, natürlich kann ich die jungen Leute. Was empfiehlst du denn? Ich hatte ja schon oft auch hier junge Türken und Türken, die bitter verzweifelt waren, weil sie zum Beispiel zwangsverheiratet werden sollten. Wie sollen die sich verhalten? Da war ich ganz ratlos und wir alle sind ratlos. Was sollen die tun? Ich würde einen Ratschlag an die Eltern geben, dass sie einfach mal mit der Generation mitgehen sollen, dass sie mehr mit den Jugendlichen, die hier zusammen sind oder die zusammenleben, mehr reden, mehr in Konflikt geraten sein und mehr irgendetwas unternehmen und nicht immer von der Vergangenheit erzählen. Machst du dieser älteren Generation zum Vorwurf, dass sie sich zu sehr in Deutschland eingekapselt haben? Ja. Ja. Die leben immer noch mit dem Gedanken, was drüben ist. Obwohl es in der Türkei schon die Entwicklung weit vorangegangen ist, als die hier, die hier leben. Und das ist extrem sehr gewaltig verbreitet. In der Türkei leben die viel, viel weiter als die Leute, die hier in Deutschland leben. Hat dir das nicht auch letztendlich etwas das Herz gebrochen, die Eltern zu verlieren? Ich habe sehr viel dadurch verloren. Und zwar die Gefühle zu meinen Eltern, die ich ja sehr, sehr stark liebe. Mhm. Die kommen nach Deutschland, die besuchen mich nicht. Die besuchen mich in meiner Familie, meine neue Ehe, sag ich mal so, die sagen zwar, wenn die sie sehen, hello, dies und jenes, alles nur oberflächlich, alles schauspielerisch wird das dargestellt. Also nichts von Herzen. Nee, gar nichts von Herzen. Hast du Kontakt zu Gleichaltrigen, auch Menschen, die aus der Türkei kommen, hier aufgewachsen sind? Nochmal, ich hatte... Hast du Kontakt zu Gleichaltrigen, deutsch-türkischen Frauen und Männern? Die habe ich, die habe ich hier, weil die meisten auch in meiner Situation sind und die reden auch meiste Zeit mal mit mir über diese Themen und nur bei denen ist es so, dass sie den Mut irgendwie nicht rüberkriegen und zu sagen so, ich will diese Türkin nicht, ich will einfach mal mein Leben mit der Generation verbringen, die hier auch mal vielleicht groß gewachsen sind, ne? Weil viele nehmen ja auch keine Mädchen, die in Deutschland gewachsen sind, ja, ich weiß, weil die alle Angst haben, dass sie halt eben ein bisschen sehr selbstständig also, geworden sind. Also, das ist nach wie vor ein großes Thema. Ja. Ne? Kann man so sagen. Du hast eine bittere Erfahrung gemacht, hast dich aber daraus befreit, was wahrscheinlich für dich auch der richtige Weg dann war. Das war für mich der richtige Weg und ich kann nur jedem empfehlen, also vom Herzen, wenn sie jemanden lieben, einfach, auch wenn sie 2, 3 Kinder haben, einfach den Mut mal zu nehmen und zu sagen, aus sich rauszugehen, aus diesen altsässigen Kulturgesellschaften rauszugehen und zu sagen, so, jetzt will ich so sein, die hier in Deutschland auch anpassen und einfach mal den Mut haben, den Schritt zu machen, des Herzens wegen. Ja? Lieber Baba, ich wünsche dir mit deiner neuen Liebe und deiner neuen Familie alles Gute. Danke dir, Domian. Und vielleicht drängt sich ja irgendwas doch nochmal ein mit den Eltern. Ich hoffe, dass die Geschwister irgendwie diese Sendung hören und meinen Laden irgendwie mitkriegen. Du liebst sie nach wie vor. Ich bin mit denen groß geworden. Ja, ich mag die alle unmenschlich. Dass sie gar nicht mal an meine Tür klingeln und nicht mal anrufen und so. Vielleicht haben sie ja zugeschaut. Hoffentlich. Alles Gute. Okay, tschüss, Baba. Kann ich noch eine Bitte rausgeben? Ja. Und zwar meinen Freundeskreis mal vielleicht ein kleines Stückchen grüßen. Ja, mach, bitte. Und zwar, ich würde gerne den Günther, guten Kumpel von mir, Kati und meine Prinzessin noch extra. Die Prinzessin. Ja, und dann die Diana noch grüßen. Und die Diana, alles klar. Ich bedanke mich, Domian. Bye, tschüss. Tschüss und achte mal da drauf. Ja, okay, ciao. Tschüss. Ich grüße Horst. Horst ist 40. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hier ist Horst aus Berlin. Aus Berlin. Jawohl, um mein Thema oder mein Handicap, weil ich fühle mich ja gehandicapt, ist, ich bin mit meinem Körper also nicht zufrieden. Warum? Warum? Das ist mein Hodensack, der zieht sich immer so dermaßen zusammen bei kleinsten Temperaturschwankungen. Wenn es kühler wird, meinst du? Es muss nicht unbedingt kühl sein, ja. Aber der zieht sich so dermaßen zusammen und meine Hoden, die verschwinden in der Bauchgegend und dann ist da nichts mehr da, ja. Ja, es ist so, ja. Ja. Welche Temperaturen, also normal ist ja, wenn man sich der Kälte aussetzt, wenn man ins kalte Meer springt, dass dann nichts mehr da ist, irgendwie, ist ja bei den meisten so. Wie ist es denn bei dir? Wenn du einen Kühlschrank aufmachst, sind die Hoden weg, oder was? Nee, du ziehst es jetzt ins Lächerliche. Nein. Erklär's mir nur. Nein. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Strand gehe und ich hatte, um meine Angst oder meine Scheu zu überwinden, bin ich ja auch an FKK-Stränden gewesen, da wo mich niemand so kennt, ja, einfach dann im Wasser, kam raus und war nichts mehr da. Ja. Nur noch ein Stück Draht und ansonsten war nichts mehr da, ja. Stichwort Draht. Ich ziehe das selbst ins Lächerliche, ja. Ist es denn wirklich nur ein Stück Draht? Oder bist du unzufrieden auch mit deinem Penis? Nö. Also der ist durchaus solide gebaut und hat die entsprechende Größe. Ach, was da. Also die Größe wird klein geschrieben, ja, aber ich bin damit zufrieden. Also dir macht nur der sehr verkleinerte Hodensack Sorgen. Ja. Also dagegen gibt es natürlich erstmal ein Mittel, geh nicht an einen FKK-Strand. Da sieht man es nicht, wenn du eine Badehose anhast. Und wenn du aus dem Meer kommst, ist es doch völlig normal, Horst, Mensch. Ja, Moment, jetzt sagst du von wegen, ich soll nicht am FKK-Strand gehen? Wenn du dich schämst, dann geh halt an den normalen Strand. So, und aus meiner Schulzeit weiß ich, dass ich nie gerne am Schwimmunterricht teilgenommen habe, weil da war ja auch nichts in meiner Badehose drin, ja? Und die anderen Jungs oder so, die Gleichaltrigen, die hatten da irgendwie eine Beule, ja? Und eine größere, also, eine kleinere. Pass mal auf, ich will dir mal was Ernstes sagen. Ja. Ich bin im Moment, da ich kein Mediziner bin, kann ich das nicht richtig beurteilen. Beim Normal ist es nicht so, dass die Hoden in der Unterbauchhöhle verschwinden. Das ist nicht normal, glaube ich zumindest, weiß ich auch. Lass dich doch einfach mal urologisch untersuchen, ob das bei dir richtig ist, dass sie immer da hochflutschen. Das wäre zum Beispiel mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Geh mal zum Urologen, der soll sich das Ding mal angucken. Und der hat Tausende schon gesehen und der wird dir auch ein richtiges Urteil geben können. Ja, also ich denke, dass meine Hoden eventuell zu klein sind und dass das nicht normal ist. Den Verdacht, den habe ich auch bei manchen Männern, auch beim Kopulieren, also beim Geschlechtsverkehr, oder rutscht mal ein Hoden weg oder so. Bei mir sind es aber beide weg, ja, sobald ich eine Erektion habe. Ja, und deshalb finde ich wirklich, du bist 40 Jahre schon alt. Ja. Du hättest schon längst mal zum Arzt gehen sollen. Schämst du dich da? Also die Ärzteschaft sagt mir, ist vollkommen okay, ist alles in Ordnung. Also ich glaube, warst du schon beim Urologen, haben die dich da untersucht, richtig? Ich habe denen das gesagt, ja, und die haben mich betrachtet und naja, da hing ja alles und da war alles da und weil ich bin ja mal hingegangen, weil ich eventuell dachte, ich hätte einen zu kleinen Penis oder so, ja. Also ich glaube, du solltest da nochmal richtig zu einem Spezialisten gehen und der sollte dich richtig mit Ultraschall und was man da alles drum und dran vom Feinsten, sollte er dich untersuchen und dann würde ich auf das Urteil dieses Arztes wirklich sehr viel Wert legen. Ja, sicherlich, den Ratschlag, den werde ich mal irgendwann mal befolgen in den nächsten Tagen, ja. Sowieso, du machst mir irgendwie Mut, ja, ja. Ich sehe ja deine Sendung auch schon einige Tage und ja, ich komme mir irgendwie als halber Mann vor, egal wo ich eben bin. Ja. Und deswegen soll ein Arzt, der sich richtig auskennt, ich sehe es ja jetzt nicht, ich kann es ja nicht beurteilen, ein Arzt soll ein Urteil sprechen. Wenn du jetzt sagst, dass du in den nächsten Tagen dir einen Termin bei einem Urologen in Berlin, gibt es sicher hervorragende Ärzte, dir einen Termin machst, dann ist das doch schon mal ein Erfolg jetzt. Ja, klar. Und wenn du beim Urologen warst, rufst du mich nochmal an. Abgemacht, Hand drauf. Ja, klar, wie sollen wir uns die Hand reichen? Ich halte so die Hand hin und du in Gedanken, du ja, drauf, ja. Okay? Ja. Horst, ich höre von dir in den nächsten 14 Tagen. Alles klar. Okay, alles Gute. Salut, tschüss. Tschüss. Barbara ist 40 Jahre alt und jetzt, nee, 48. 48, ja. Barbara. Hallo. Hi, dein Thema. Mein Thema ist, wir haben heute Vormittag erfahren, dass meine Tochter 20 Jahre durchs Abitur gerauscht ist. Ja, das ist also ein ziemlich harter Schlag gewesen für die ganze Familie. Vor allen Dingen, ich meine, mein Mann und ich, wir stehen voll und ganz hinter ihr. Zeichnete sich das denn schon ab? Bitte? Zeichnete sich das denn schon ab oder seid ihr jetzt völlig überrascht? Nein, wir sind eigentlich ziemlich überrascht, denn es sah eigentlich alles recht gut aus und sie hat es irgendwie vermasselt. Wie, welche Hauptfächer hatte sie? Welche Leistungsfächer? Ja, Leistungsfächer hatte sie Deutsch und Geschichte. Ist sie da? Biologie. Ja, sie steht da neben mir. Ja, ja. Hallo. Und das Schlimme ist halt nur, sie hat ständig ihrer Schwester nachgeeifert, die ist 25 und sie ist, sie ist sehr, sehr geschickt und sie ist Journalistin und hier steht sie möchte ihr eigentlich in nichts nachstehen. Unter gewissem Leistungsdruck. Leistungsdruck, die Armen. Ja. Wie heißt denn die Tochter? Tatjana. Tatjana. Ja. Jetzt liegt das Kind im Brunnen. Das liegt das Kind im Brunnen, so ist es. Wie hast du denn darauf reagiert, ihr gegenüber, als du es erfahren hast? Hast du sie ausgeschimpft oder hast du sie in den Arm genommen? Nein, ich habe, meine älteste Tochter hat mich zuerst informiert. Mhm. Und dann habe ich erstmal geflennt, wie ein Schlosshund. Mhm. Und dann kam sie zu mir und dann habe ich sie in den Arm genommen und dann haben wir uns gegenseitig getröstet und nochmal geflennt. Aber irgendwie, wir kriegen das schon hin. Barbara, gib mir mal die Tatjana. Jetzt will ich auch mal gleich ein paar Tatjana ist nicht da, das ist ja die Älteste. Ach, die Älteste ist das. Das ist die Älteste, die ist nicht da. Das ist jetzt die Bärbel, die steht neben jetzt mir. Das ist die Durchgefallene. Die Durchgefallene steht neben mir. Ach, die heißt Bärbel, die Durchgefallene. Das heißt, die Durchgefallene ist die Bärbel. Die wollte ich mal, gib sie mir mal. Ah, die gebe ich mir. Missverständnis. Ja, hallo. Bärbel, du Arme. Ja, ich bin ein armes Schwein. Du bist ein total armes Schwein. Wie alt bist du? 20. Also 20. Ich werde jetzt im Juli werde ich 21. Also, das ist natürlich jetzt ein kleines Drama. Mhm. Oder heute auch ein großes Drama. Also ich bin heute wirklich durch die Hölle gegangen, kann ich wirklich sagen. Es war wirklich nicht so angenehm. Aber weil ich bin wirklich dann auch von Pontius zu Pilatus gerannt und... Hat dich das denn persönlich jetzt auch so überrascht? Ich meine, als Schüler hat man doch schon so eine Ahnung, dass man da irgendwie... Ich hatte schon eine Ahnung, das muss ich wirklich sagen. Also da hat meine Mutter ein bisschen Mist erzählt. Aber schon eine Ahnung. Aber weil es lief dann alles so ruhig und keiner hat mir was gesagt. Und was hattest du denn bisher so für einen Notendurchschnitt? So bei so von einem Jahr zum Beispiel? Von einem Jahr? So ungefähr, nur so grob. Gab es Fünfen im Zeugnis? Im zweiten Halbjahr nicht, aber im ersten. Im ersten. Also ich glaube ja, du bist 20 Jahre alt und wirst mit 21. Das kann man alles noch wieder reparieren. Ja. Das hängst du halt ein Jahr dran. Die größten Geister sind schon durchs Abitur gerasselt. Mhm. Vielleicht wirst du ja nochmal Bundeskanzlerin. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Herr Kohl durchs Abitur gerasselt ist, aber es kann ja alles sich noch zum Guten wenden. Ich bin ganz sicher. Ja klar, ich mache jetzt auch erstmal eine Ausbildung als Erzieherin und so. Ach, du willst jetzt die Schule abbrechen? Ja, aber es besteht ja noch die Möglichkeit, dass man vielleicht auch eine Abendschule besucht oder so und dass ich das dann so nachhole. Weil also, ich hatte die 11 ja schon wiederholt, das ist ja der Mist. Ach so. Bestünde denn für dich die Möglichkeit, nochmal das Jahr zu wiederholen? Geht das? Also auf dieser Schule nicht mehr. Auf dieser Schule nicht mehr. Nein, und die ist auch ziemlich ruhig gestorben. Also ich denke nicht, dass ich nochmal einen Fuß in diese Schule setze. Okay, dann ist deine Lebensplanung jetzt, dass du eine Lehre erstmal machst. Mhm. Du hast ja immerhin dein Fachabi in der Tasche, ne? Durch Vollendung der 12. Mhm. Hast du ja. Das ist so, sage ich jetzt. Weißt du das gar nicht? Doch, und laut den Lehrern ist es eben nicht so, weil ich Mathe nicht durchgängig gewählt habe. Ach so. Also, ich finde das völlig in Ordnung. Wenn du jetzt sagst, das Kapitel Schule ist erstmal gegessen, mach deine Lehre, zieh die gut durch. Ja. Und wenn du dann gut drauf bist, dann machst du halt noch auf dem Abendgymnasium das Abitur nach. Jo. Also, es gibt schlimmere Dinge auf der Welt. Das haben ja viele Leute gesagt. Ja, das muss man so sehen. Das ist zwar scheiße, es ist richtig scheiße, was da gelaufen ist jetzt. Und da würde ich mich auch erstmal schwach ärgern. Das Schlimmste ist ja der innere Druck, also für dich selbst dann. Ja? Nimm dir nicht so sehr die Schwester als zum Vorbild. Sei du, wie du bist. Das ist viel wichtiger, nicht wie die Schwester ist. Mhm. Alles klar? Ja, alles klar. Alles Gute, schöne Grüße an die Frau Mutter, an Barbara. Ja. Tschüss. Mach ich, okay. Ciao. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Leo Scholten und morgen Nacht heißt unser Thema Ich bin zu geil für diese Welt. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann seid ihr morgen meine Gesprächspartner. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen Um eins sind wir wieder hier im Radio bei uns live und ich hoffe auch im Fernsehen, im Wiedererfernsehen. Pünktlich, wie sich das gehört. Bis morgen. Ich bin zu geil für diese Welt. Bye, ciao.